zwischen uns und euch Kameraden den unzerreißbaren Band. Es geht über Gräber und Kreuze, es geht übers deutsche Land. Heute sehen wir blühende Felder, wir atmen der Sonne Licht. Ohne euch, Kameraden, wäre dies alles nicht. Nach eurem Bilde gestalten das harte Land. Wir ringen und schreiten verwegen, wie einst durch Sumpf und Sand. Heute sehen wir blühende Felder, die atmen der Sonne Licht. Ohne euch, Kameraden, wäre dies alles nicht. Werden wir einst doch bringen, der Heimat die Freiheit, das Glück. Und unser Land wird umschlingen, auch die kamen zurück. Heute sehen wir blühende Felder, die atmen der Sonne Licht. Ohne euch, Kameraden, wäre dies alles nicht. Die Tat für das Land. Erst dann erleuchtet auf Erden der Freiheit funkelndes Band. Heute sehen wir blühende Felder, die atmen der Sonne Licht. Ohne euch, Kameraden, wäre dies alles nicht. Ohne euch, Kameraden, wäre dies alles nicht. Ohne euch, Kameraden, wäre dies alles nicht.